Erster Josua war alt. Gott sprach zu ihm. Er sagte, du bist alt. Ein großer Teil des Landes ist noch nicht erobert. Zweiter, das ist das Land, das noch da ist. Es sind alle Gebiete der Philister und ganz Gesur. Dritter, das Land geht vom Sihor im Osten von Ägypten bis Ekron im Norden. Es gehört zum Land der Kanaaniter. Dort leben 5 Fürsten der Philister, von Gaza, Asdod, Askalon, Gad und Ekron. Auch die Aviter leben dort. Vierter, im Süden ist das ganze Land der Kanaaniter. Auch Mira gehört dazu. Mira gehört den Sidoniern. Es geht bis Afek und zur Grenze der Amoriter. Fünfter, auch das Land der Gibliter gehört dazu. Dann der ganze Libanon im Osten. Er geht von Baal-Geadi am Hermongebirge bis Hamat. Sechster, ich werde alle Bewohner vom Libanon bis Misrefotmaim vertreiben. Auch alle Sidonier werde ich vertreiben. Du sollst das Land den Israeliten als Besitz geben. Mach es, wie ich es dir gesagt habe. Siebten, teile dieses Land nun an die 9 Stämme und den halben Stamm Manasse. Achter, die Rubeniter und Gaditer haben ihr Land schon bekommen. Mose gab es ihnen. Es liegt östlich vom Jordan. Mose, der Diener Gottes, gab es ihnen. Neunter, das Land geht von Aroa am Fluss Arnon. Es umfasst die Stadt im Tal und die ganze Ebene. Das ist von Medeba bis Dibon. Zehnter, auch alle Städte von König Sihon, dem Amoriter. Er herrschte in Hesbon. Das Land geht bis zur Grenze der Ammoniter. Elfter, dazu gehören Gilead und das Gebiet der Gesuriter und Machatiter. Auch das ganze Hermongebirge und ganz Basan bis Seicher. Zwölfter, auch das ganze Königreich von Og in Basan. Er herrschte in Astaroth und Edrei. Er war der letzte der Rephaiter. Mose besiegte ihn und vertrieb sie. 13. Aber die Israeliten vertrieben die Gesuriter und Machatiter nicht. So blieben diese Leute unter den Israeliten wohnen. Das ist bis heute so. 14. Nur der Stamm der Leviten bekam kein Land. Gott, der Gott Israels, ist ihr Besitz. Das hat er ihnen versprochen. 15. Mose gab den Familien vom Stamm Ruben Land. 16. Sie bekamen das Gebiet von Aroa. Es liegt am Fluss Arnon. Dazu gehört die Stadt im Tal und die ganze Ebene bei Medeba. 17. Hesbon und alle Städte in der Ebene, die dazu gehören. Das sind Dibon, Bermothbau und Bethbaumien. 18. Jazer, Kedemot, Mephat. 19. Kirjatheim, Sibma, Zeretzaha auf dem Berg im Tal. 20. Beth Peor, die Hänge des Pisgah und Beth Jesimoth. 21. Auch alle Städte in der Ebene und das ganze Königreich von König Sihon. Er war der Amoriterkönig und herrschte in Hesbon. Mose besiegte ihn. Er besiegte auch die Anführer der Midianiter, Ephi, Rekem, Zur, Hur und Reba. Sie waren Fürsten Sihons und lebten im Land. 22. Die Israeliten töteten auch den Wahrsager Bileam, den Sohn Beors. Sie töteten ihn mit dem Schwert. Sie töteten ihn zusammen mit anderen, die sie schon getötet hatten. 23. Die Grenze der Rubeniter war der Jordan. Das ist das Land der Familien vom Stamm Ruben. Es sind die Städte und die Dörfer, die dazu gehören. 24. Mose gab dem Stamm Gad-Land. Die Familien der Gaditer bekamen dieses Gebiet. 25. Jeser und alle Städte Gileads. Auch die Hälfte des Landes der Amoriter. Das geht bis Aroer, östlich von Rabba. 26. Es geht von Hesbon bis Ramat Mitzpe und Betonim. Und von Mahanaim bis zum Gebiet von Lidebir. 27. Im Tal sind Beth Horam, Beth Nimra, Suchot und Zaphon. Das ist der Rest von König Sihons Königreich. Er war König von Hesbon. Der Jordan ist die Grenze bis zum See Kinneret. Das ist östlich vom Jordan. 28. Das ist das Land der Familien vom Stamm Gad. Es sind die Städte und die Dörfer, die dazu gehören. 29. Mose gab dem halben Stamm Manasse Land. Die Familien des halben Stammes Manasse bekamen Folgendes. 30. Ihr Gebiet ging von Mahanaim über ganz Basan. Dazu gehörten alle Zeltdörfer Jairs in Basan. Das waren 60 Städte. 31. Dazu kam die Hälfte von Gilead. Auch Astaroth und Edrei, die Städte von König Ochs Königreich in Basan. Das bekamen die Söhne Maschirs, dem Sohn von Manasse. Es war für die Familien der einen Hälfte von Maschirs Söhnen. 32. Das sind die Gebiete, die Mose in Moab verteilte. Er gab sie als Land. Sie liegen östlich vom Jordan, gegenüber Jericho. 33. Aber Mose gab dem Stamm der Leviten kein Land. Gott, der Gott Israels, ist ihr Besitz. Das hat er ihnen versprochen.